هل مني كوادري بني وانتو Kannst du etwa über die momentane Situation in Iran sagen? Hallo allerseits. In Iran gibt es also drei Krisen. Erstmal, also Islamische Republik Iran hat drei Krisen. Einmal eine Krise ist zwischen Machtzentren oder Verbänden im Iran, die verschiedene Positionen haben und verschiedene Antworten auf andere Krisen, was dieses Regime hat. Und gegeneinander sind die verhitzt und kämpfen gegenseitig einander. Wie letztes Jahr auch also gesehen wurde, durch die Kandidaten getragen wurde, viele dieser Streitigkeiten kamen nach außen. Zweite Krise ist Innenkrise mit sozialen Bewegungen hat Islamische Republik Iran und der heftige Kampf und Widerstand, was von unten gegen dieses Regime ist, und das ist auch sehr schwierig für Islamische Republik unter Kontrolle haben, wenn wir sehen, also die Hinrichtungen, große Unterdrückung und Verknüppeln, also die sozialen Aktivisten wegsperren, foltern und so weiter, das alles nichts bringt. Und Islamische Republik hat eine Situation mit dieser Krise, also mit der eigenen Gesellschaft, dass keine Basis mehr ideologisch hat und auch kann nicht eine, wie soll ich sagen, Stabilität für sich also schaffen. Es gibt auch eine internationale Krise mit sogenannter internationale Gemeinschaft. Das, was die so zentralkapitalistische Länder oder sozusagen die Metropolen von Kapitalismus, große Mächte von Iran haben wollen. Jeder von diesen Ländern hat ein Interesse. Iran ist ein wichtiger strategischer Ort. Also Erdöl, welche wie Blut ist für Industrie. Gerade zum Beispiel, Iran besitzt 12% ungefähr und große Mengen also von Erdöl wird täglich exportiert aus Iran. Und dann Iran, also wegen Islamismus und Unterstützung von Islamisten im Nahen Osten, auch also ist ein Problem. Anderes Problem ist aber, was größte ist, dass Iran wirtschaftlich ist ungefähr unabhängig von dieser Weltordnung, also wirtschaftliche, ökonomische Weltordnung. Und in viele Sachen bringt also die großen Mächte in Regionen in Schwierigkeiten. Daher auch wollen die, dass dieses Regime nicht mehr existiert. Diese drei Krisen gerade erlebt die islamische Regierung Iran. Und jede Krise, wenn die also überwinden wollen, dann gibt es also, wie sagt man, auf anderer Seite, der andere Krise wird noch heftiger. Jetzt, um internationale Krise zu überwinden, versuchen die eine neue Regelung im Iran bringen, dass Subventionen auf wichtigste Waren im Leben von jedem Stadtbürger im Iran sehr also beeinträchtigt ist, zum Beispiel Wasser und Strom und so, die wollen Subventionen wegnehmen und daher wird die Preise sehr viel erhöht. Also die wollen in Richtung Weltbank und so weiter eine freie Marktwirtschaft im Iran bringen und das wird zum Beispiel Innenpolitik, Innenkrise im Iran noch für die also schwieriger machen. Ich möchte mich zuerst bedanken für das Interview. Soweit es mir klar ist oder soweit ich mich informiert habe, eigentlich keine anarcho-syndikalistische Bewegung oder anarcho-feministische Bewegung oder irgendeine bekennende Bewegung, anarchistische. Es gibt natürlich Frauenbewegung. Es gibt Einzelpersonen, die sehr aktiv sind bei der Übersetzung. Sie haben Weblogs oder sie haben irgendwelche Flugblätter verteilt an der Uni. Das ist aber, kann man noch nicht von einer anarchistischen Bewegung im Land sprechen. Die feministische Bewegung oder überhaupt Frauenbewegung ist sehr aktiv. Besonders momentan, wo die Leute so unter Kontrolle gesetzt werden sollten oder Angst bekommen sollten durch die Hinrichtungen. Jetzt ist es auch neues Gesetz, dass die Frauen wieder verschleiert auf der Straße. Sie versuchen dann Druck auszuüben. Natürlich die Leute eigentlich sich Anarchisten benennen, auch Weblog schreiben. Sie sind bei jeder Aktion dabei, soweit sie können. Sie sind sehr aktiv. Das ist aber eigentlich so Teilnehmen an die Widerstand gegen Islamische Republik Iran. Das ist aber momentan so, dass sie eigentlich teilweise auch einfach an der Bewegung teilnehmen, ohne irgendwelche schwarze Flagge zu tragen oder ohne sich richtig bekennen an diese Bewegung oder diese Richtung. Wir wissen aber, sowas gibt es auch unter Frauen, besonders anarcho-feministische Texte wird übersetzt, wird genommen vom Ausland, in ihrer Weblog wird publiziert und wir wissen, dass die Frauenbewegung besondere Interesse an dieser Richtung zeigt. Die Besucherzahl unserer Blogs oder die E-Mails, dass wir jede Zeit bekommen, dass sie irgendwelche Texte brauchen oder irgendwelche Übersetzungen brauchen, zeigt einfach, die Interesse ist da, die Interesse ist groß und wir hoffen, dass sowas wie in Griechenland auch in Iran stattfindet, dass die Leute, die eigentlich in der Bewegung zu dieser Richtung mehr Tendenz haben, auch sich bekennen an diese eigentlich an diese Theorien und diese Freiheitstheorien eigentlich, aber mal abwarten. Also die Hindernisse sind überall, aber ein bisschen anders. Spezifisch in islamischen Ländern ist das Problem, wenn ein Mensch überhaupt nicht an Heirat und solche Regelungen glaubt, muss aber das machen. Oder wenn man einfach tragen möchte, was jeden Tag hier in Europa überhaupt kein Problem ist, wie man rausgeht, was man anzieht, das ist auch ein Problem für Frauen, auch teilweise für die Männer. Das heißt, in sehr, sehr private Sachen, Angelegenheiten, wird man kontrolliert und man kann nicht so leben, wie man will. Natürlich kann man nicht so leben, wie man will, überall auf der Welt, aber das ist besonders hart für iranische Frauen besonders. Und es ist einfach so, man muss die Gesetze akzeptieren, um teilweise überhaupt rauszukommen von den Häusern oder teilweise reinzugehen an der Uni, um da was zu machen. Und dass man sich einfach abfindet. Es gibt auch solche Zeiten, dass die Leute Depressionen bekommen, zu Hause bleiben, weil sofort, wenn sie von ihrer vier Wände raus, dann werden sie konfrontiert mit solchen Gesetzen. Und wie man überhaupt stark ist, das teilweise mitzumachen, um dann auf der Straße zu gehen oder an der Uni oder überhaupt anwesend sein, mit Leuten zusammen auf diese Straßenkämpfe oder so, das ist schwierig. Wir wissen, dass in Europa genauso ist. Man darf ja nicht zum Beispiel vermummt auf der Straße hier in Deutschland oder woanders. Es geht aber ein bisschen weiter, diese Kleidungsordnung, was in islamischen Ländern existiert. Das ist mehr eine Machtprobe, wie weit Islam in unsere vier Häuser so einfach unsere vier Häuser oder unser Verhalten kontrollieren will oder wie weit wir das zulassen. Zum Beispiel neues Gesetz ist einfach, dass man an der Uni nicht lachen darf. Das ist kein Scherz, das ist neueste Gesetz, dass man nicht laut lachen darf. Das kommt auch einfach, weil Ahmadinejad und andere Leute von der Regierung versucht haben, irgendwelche Vorträge zu halten. Und die Studenten durften ja keine Parolis geben. Sie haben nur gelacht oder einfach geklatscht und laut gelacht. Und da seitdem, seit einem Monat ist Lachen verboten an der Uni. Sie sehen, dass wir mit was für lächerliche Sachen konfrontiert sind. Aber das ist einfach ziemlich hart, wenn auch diese irgendwelche Revolutionswächter die Leute verhaften, nur weil sie laut waren an der Uni oder gelacht haben. Das ist einfach, geht weiter. Natürlich, der Widerstand geht auch weiter. Aber diese so viele kleine Steine macht auch zum Beispiel die Leute fertig. Aber ich denke im Großen und Ganzen, diese Hindernisse sind überall. Und die Leute werden jeden Tag, wenn sie von Haus raus damit konfrontiert. Und die Leute haben auch bestimmt irgendwelche Methoden, damit einfach fertig zu werden. Ich hoffe mindestens. Darf ich mal kurz zum Begriff islamische Länder etwas sagen? Diesen Begriff akzeptiere ich nicht. Und das ist ein anthropologischer Begriff geworden, was heutzutage benutzt wird, als ob existiert. Wir haben Länder, in dem Teil von Bevölkerung islamisch sind, das heißt Muslimen sind. Aber die Muslims haben verschiedene Versionen von Islam. Islam ist auch nicht ihre Allgemeinkultur oder Weltbild, sondern ist auch eine Nebenkultur, neben anderen Sachen wie Nationalität, wie Traditionen, wie die politisch oder kulturell drauf sind. Wenn mich fragt, komme ich aus Iran, Iran hat eine islamische Republik, aber um Gottes Willen, ich bin kein religiöser Mensch. Also ich glaube nicht an diesen Gott. Und viele andere auch gibt es, die nicht an Gott glauben. Aber die, genau die Leute, die auch an Gott glauben oder Muslim sind, das sind nicht eine einheitliche Bevölkerung, ein einheitliche Menschen. Warum sagt man nicht christliche Länder? Warum sagt man nicht so super orthodoxe Länder, welche also Leute sehr gläubig sind in denen, wie Polen, ein christlicher Land? Warum sagt man zu Ländern wie zum Beispiel Türkei, wenn man sagt islamische Länder oder islamische Welt, denkt man nicht an Türkei oder Indonesien? Warum denkt man an einen bestimmten Teil von Ländern und das sind Nahosten und Umgolf? Warum ist das so? Warum ist das so? Da steht ein weltkapitalistisches Interesse dran. Warum? Auch immer hat lange Geschichte. Rosa, wie wir sehen, dass ihr habt euch versammelt, Leute, und mit vielen anderen Iraner Aktivisten oder Libertären. Was ist deine persönliche Situation hier und heute? Warum ihr habt euch hier getroffen in Köln? Also ich finde das unheimlich wichtig, dass die Leute, die zusammen kämpfen, auch zusammen diskutieren. Und ich hoffe, dass wir haben jeder von uns ist in einem bestimmten Bereich aktiv. Ich bin in der Frauenbewegung aktiv, der andere Genosse ist in der Arbeiterbewegung aktiv, Umwelt. Und da haben wir gedacht, das wäre eine ganz tolle Idee, dass wir uns mal zusammensetzen, kennenlernen. Wir kennen uns von irgendwelchen Chatrooms oder Blogs, Weblogs und so. Und es ist wichtig, dass die Leute einfach sich getrennt organisieren, aber in Aktion zusammen sind. Um zusammen zu sein, brauchen wir uns kennenzulernen in realer Welt. Und da haben wir die Idee gehabt, das wäre ganz schön, besonders momentan in Deutschland, dass die Leute, die Aktivisten in verschiedenen Städten zusammenkommen. Wir haben auch Leute eingeladen von ganz Europa. Wir planen eigentlich auch, dass die Leute in Frankreich und andere Länder sich zusammenschließen, dass wir vielleicht uns besser kennenlernen, diskutieren und irgendwann planen wir auch ein Sommercamp, damit, das ist momentan in dieser Form Forum, aber ich sehe das nicht sehr weit, dass wir mal größere Pläne haben und auch irgendwann zusammenkommen mit unseren Gruppen, dass das ein bisschen mehr international wird. Eigentlich ist das heute sehr gut gelaufen, wie es heute gelaufen ist, und gibt uns die Hoffnung, weiterzumachen und nicht in unsere kleinen Städte bleiben, ein bisschen raus von unseren Städten, ein bisschen mehr Solidarität und wie gesagt, unsere Schritte ein bisschen mit gleichem Rhythmus so vorwärts. Be, bring me, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be,